Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert von Link Gengenbach. Der Volkswagen-Servicepartner mit der höchsten Kundenzufriedenheit. VW Link Gengenbach. Ausgezeichnet mit dem Best auf Südwest. Hallo Autofahrer, Stausenbehinderung mit einer Meldung von der A5 Karlsruhe-Frankfurt. Zwischen Karlsruhe Süd und den 3 Karlsruhe Baustelle 5 Kilometer Stau. Ansonsten sind die Straßen frei. Wir wünschen gute Fahrt. Kommen Sie bald an. Frohsinn und Heiterkeit. Ein Füllhorn brillanter Ideen und geistreicher Einfälle. Der Gipfel des Witzes, die Spitze des Humors. Das Beste vom Besten, das Lustigste vom Lustigsten. Programm, das euch gefällt. Hier ist schon was. total krank. Das wird ein Spaß. Eisenhart. Also dranbleiben. Ein klarer Fall für die Werbung. Mama! Mama! Ja, ich weiß. Ihr wollt zum Kindertag nach Oberkirch. Der Oberkircher Kindertag. Am 28. Juni ab 10 Uhr in der ganzen Innenstadt. Basteln, hüpfen, schminken, Spiel und Spaß an über 70 Ständen. Den ganzen Tag großes Showprogramm mit Hitradio Ohr auf dem Marktplatz. Und zu Besuch sind die Tigerenten-Clubshow mit Günther Kastenfrosch und weitere Musikstars. Der 17. Oberkircher Kindertag. Am Samstag, 28. Juni ab 10 Uhr. Autofahrer, aufgepasst. Ab sofort kommen Ihnen zahlreiche Umparker entgegen. Jetzt umparken. Mit einem neuen Opel Astra schon ab 169 Euro ohne Anzahlung. Mehr dazu bei Ihrem Opel-Partner und auf opel.de. Wow, habt ihr tolle Trauringe? Mhm. 123gold.de. Und die habt ihr selbst gestaltet? Mhm. 123gold.de. Nur bei Deutschlands Trauring-Spezialist Nummer 1 finden Sie eine so große Auswahl exklusiver Designs für Ihre einzigartigen Symbole der Liebe. www.123gold.de. Ihre Trauring- und Diamantspezialisten in Offenburg, Steinstraße 6. Mit No Frost von Liebherr gehört Eisbildung im Gefrierfach der Vergangenheit an. Ihr Gefriergut wird mit gekühlter Umluft eingefroren und Sie müssen nie wieder abtauen. Ja. Dabei sind die No Frost-Geräte auch noch super sparsam. No Frost von Liebherr. Qualität, Design und Innovation. Mama, meine Puppe hat den Arm verloren. Oh je, da können wir leider nicht helfen. Aber für alle anderen Wehwehchen gibt es die Apotheke Haas. Dreimal in Offenburg. Schillerplatz, Heimburgstraße und Ortenberger Straße. Apotheke Haas. Sparen Sie außerdem bis zu 50% mit unseren Aktionskarten. Männer von Format kaufen ihre Anzüge bei Bonacelli. Feinste italienische Qualität zu Fabrikverkaufspreisen. Bonacelli Fabrikverkauf in Lahr, Lotzbeckstraße. Oh, Manfred, dein Bett quietscht. Was? Das kann nicht sein. Ach, bei deinem Freund Günther quietscht nichts. Was? Ja, der hat sein Bett und seine Matratze von Hukla. Wir haben Matratzen und Boxspringbetten. Was reinkommt, ist ihre Sache. Mehr Infos unter www.hukla-matratzen.eu. Jedes Tor zählt, denn für jedes von bis zu 5 deutschen Toren gegen Ghana gibt's bei eBay 10% Rabatt. Schnell am Morgen danach, ab 9 Uhr, einen von 1.111 Rabattgutscheinen anfordern. Das ist der Samba-Supersommer bei eBay. Teilnahme ab 18, Infos und Bedingungen auf sambasommer.ebay.de. eBay. Die Hitradio-Ohr-Meeresrauschen-Kreuzfahrt auf der MSC Orchestra war viel zu schnell ausverkauft. Deshalb stechen wir im März nochmal in See. Von Genua über Korsika, Rom und wieder zurück. Inklusive Busfahrt, Vollpension, Party an Bord und vielen weiteren Überraschungen. Jetzt buchen. Hitradio Ohr Meeresrauschen auf der MSC Fantasia. Vom 25. bis 28. März 2015. Alle Infos bei uns im Web. Wir tun einfach etwas mehr. Die Pflegezentren der Familie Kenk. Die gute Adresse von Lahr bis Herbolzheim. Für pflegebedürftiges, stilvolles Wohnen und Leben. Ob betreutes Wohnen, Beatmungsdialyse, Tages- oder ambulante Pflege. In den Pflegezentren Kenk sind Sie gut versorgt. Telefon Lahr 922-933. Lahr 922-933. It's party time! Party! Ist das nicht der helle Wahn, Shirley? Dum, dum, dum, dum. Um Längen besser. Freitag. Der fantastische Freitag. Hallo, Nachtschwärmer. Volle Power mit. Freitag. Give me something to dance, dance. Cool. Nichts für Weicheier. Alles probiert, hast du alles versucht, hast du alles getan, wenn ich fang an, hast du wirklich gelebt, hat deine Welt sich wirklich gedreht, hast du alles getan, wenn ich fang an. Hey! betrogen? Wie oft belügst du dich? Wie viel Türen wirst du öffnen? Welches Schloss knackst du nie? Wie oft kannst du widerstehen? Und wann gehst du in die Knie? Warum wirst du weinen? Und wie oft bleibst du stumm? Und für wen wirst du beten? Weißt du wirklich warum? Und bei wem wirst du schlafen? Und vor wem rennst du weg? Willkommen. Willkommen am Freitagabend, Nachtschwärmer. Italien liegt 0-1 im Rückstand. Das ist ja wieder mal so ein Hammer, ha? Licht aus. Spot an. Das ist der Power ins Wochenende. Ja, aber heute bist du früh dran, Erl. Komm doch rüber, wieso stehst du da drüben? Was ist da los, Erl? Was gibt's denn? Möpse, ich seh Möpse. Das fängt ja schon wieder gut an. Komm, Erl, hör auf. Warte, ich komm gleich rüber. Ich glaube, ich sehe hier Titten. Ja, tatsächlich, hier sind Titten. Geh weg vom Fenster. Ich verlange heute, dass du anständig bist. Du kannst verlangen, dass dein Sohn die Ballettschule verlässt, sonst nicht. Ja, das ist ja wieder furchtbar hier. Licht aus. Ja. Welcome to the modern world. It began in the future. Bring the noise! Stop New York! Die Leidenschaft noch gewaltiger. Und jetzt noch härter. You non-stop music. Durch die Straßen, weil wir Fußballfans sind. Das wird unsere Nacht, weil Deutschland gewinnt. Oh, oh. Wir schwenken unsere Fahnen, schwarz, rot und gold. Gebt endlich Gas und rennt wie Usain Bolt. Oh, oh. Jetzt lauft ihr im Stadion ein. Absolutes Selbstbewusstsein. Wir stehen hinter euch, Deutschland, jetzt singt die Fanband. Weltmeister am Zuckerhut, wie geil wär das denn einfach gut. Weltmeister, holt den Pott, wir beten alle zum Fußballgott. Weltmeister am Zuckerhut, wie geil wär das denn einfach gut. Weltmeister, wir beten alle zum Fußballgott. Özil, Schweini, Götze, jetzt geht's ein auf die Mütze. Was für ein starker Pass, komm, spielt nach vorn. Alles für das Team, Ronaldo ist nur Mainstream. Wir sind für euch da, schießt ein Tor. Auf geht's, Deutschland, schießt ein Tor. Jetzt mach die letzte Bude, Klose, hau ihn rein. Was ein Wahnsinnschuss. Und wir alle schreien. Oh, oh. Eine Mannschaft, eine Einheit. Ihr kämpft wie ein Stier. Wir sind für euch da. Darauf noch ein Bier. Oh, oh. Es startet jetzt die Halbzeit 2. Beim Gegner nur Rollzerei. Es beginnt die Lach. Oh, Lach. Deutschland ist der. Weltmeister am Zuckerhut, wie geil wär das denn einfach gut. Weltmeister, holt den Pott, wir beten alle zum Fußballgott. Özil, Schweini, Götze, jetzt gibt's ein auf die Mütze. Was ein starker Pass, komm, spielt nach vorn. Alles für das Team, Ronaldo ist nur Mainstream. Wir sind für euch da, schießt ein Tor. Weltmeister am Zuckerhut 2014. Deutschland! Weltmeister am Zuckerhut, wie geil wär das denn einfach gut. Weltmeister, hol den Gott, wir beten alle zum Fußballgott. Özil, Schweini, Götze, jetzt geht's ein auf die Mütze. Was ein starker Pass, komm, spielt nach vorn. Alles für das Team, Ronaldo ist nur Mainstream. Wir sind für euch da, schießt ein Tor. Weltmeister! Attention! Hier ist der Badespaß. Papers and the trash. Gallim ist Mali. Diese rückt jedem Spaß die Krone auf. Super sonnensaftig frische Spaß. Hitradio Ohr. You got it. Was soll ich sagen? Verschwitzt. Verschmitzt und schwer in Fahrt. Hey, weißt du, die soll jetzt mal die Sau rauslassen. Bau, bau, bau. Led by a beating heart. All the people of the town cast their eyes right to the ground. In matters of the heart, the night was all you had. You ran into the night from all you had. Absolute Spezialität, ja? Katy Perry, Bastille, Kid Cudi und Zed. Alles da drin, hallo Nachtschwärmer. Hier ist der Freitag. Tachchen, Leute, einen verdammt heißen Sommer haben wir. Sundays, holidays, vacation time. We must be ready every day. Sommer, Sonne, Entspannung. You were there. Thought I'd just die. Do you remember when we used to have so much fun? I used to cry sometimes. Those days are gone. Do you remember? Party. Und der Hunger ist gegessen. Deine Freunde. Alles, was brauchst. Krab blöder Scheiß. We have now taken over your radio. Hit Radio Ohr. Einfach näher dran. Für die Werbung. Wollt ihr noch mehr fahren? Dann bleibt dran. Wieso? Das hier ist eine Party, Mann, also entspann dich. Jetzt kommt die Werbung. Hitradio Ur präsentiert Durbach in Flammen. Vom 27. bis 29. Juni wird die Talstraße in Durbach zur Erlebnismeile. Live-Musik mit 12 Bands, Kinderprogramm, Tombola-Verlosung, Schlangentanz, Schlepper und Oldtimer-Show. Absolute Highlights, die Flammenshow durch den Durbach und das Feuerwerk am Samstagabend. Weitere Infos auf www.durbachinflammen.de. Durbach in Flammen vom 27. bis 29. Juni, präsentiert von der Volksbank Offenburg. Noch kein Schnäppchen gemacht? Macht nichts, denn Singler-Einrichtungen in Lahr hat trotz Umbau weiterhin für Sie geöffnet. Wir bauen das komplette Obergeschoss für Sie um. Sichern Sie sich deshalb jetzt Ihre Baustellenrabatte. Bei Singler-Einrichtungen in Lahr. Kreativ, erfahren, regional. Natürlich könnten wir Ihnen jetzt 1000 Gründe nennen, warum Sie einen Mitsubishi fahren sollten.

Abschwimmer! Magische Erfrischung. Hier ist der Badespaß. Hey Team, back again. Take it to wreck it, let's begin. Eine geballte Ladung Action. Mann, oh Mann, und Italien ist immer am Rückstand 0-1. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Macht euch bereit und auf geht's. Luftunterstützung anfordern. Erlaubnis erteilt. Ja! Angsthasen sollten Ohren sofort luftdicht verschließen. Volles Rohr. Ja, du hast recht, Charlie. Da fliegen euch die Sicherungen raus. Alle, die sich noch zugeschaltet haben, ihr seid vollkommen richtig. Ihr seht Radio Ohr. Der Sommer ist da. Yeah! Sonne, Meer, Strand. It's summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, voglio viaggiare in Italia, nel paese dei limoni. Brigate rosse e la mafia cacciano sulla strada del sol. L'istruzione della vita, gelati motta con brio. Grandioso per Italia, baciato da sole calda, borsellino e vuoto totale, perciò mangio sempre solo spaghetti carbonara. Wenn früh am Morgen die Werksirene dröhnt und die Stecho beim Stechen lustvoll stöhnt, in der Montagehalle die Neonsonne strahlt und der Gabelstaplerführer mit der Stapelgabel prahlt, ja dann wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt, ja ja ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Die Krankenschwester kriegt einen Riesenschreck. Ihm sein letztes Bein und jetzt kniet er sich wieder mächtig rein. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, ja, ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Skandal, ja. Neue Deutsche Welle. Spezial hier. Den Italienern wird es ja nicht gerade zum Feiern zumute sein. Die haben nämlich verloren. Ah, oh, so eine Schmach. Gleich 20 Uhr. Check this out. Hitradio Ohr, dein Radio. Here comes the music. I'm down. Hier mit Katy Perry. Oh, der Song von PM Down, der war ja legendär. Da ist immer noch legendär, ja. Oh, shit. Ja, wer hätte das mal gedacht, ha? Human League und Lady Gaga. Das ist natürlich eine reine Studioproduktion. Die haben sich nie kennengelernt. 20 Uhr und 8 Minuten am Freitag. Ja, mein Schuhverkäufer, mein größter Darmschuhverkäufer, Herr Bandi, er ist ja nur noch so richtig vom Fußballfieber erfasst. Da bin ich ja froh, hä? Schluss mit dem bedeutungslosen Weibertratsch. Erzähl ihn von der Legende Al Bundy. Oh. Erzähl ihn was von E.C.K. Ein cooler Kerl. Nee, das fällt mir überhaupt nicht ein. Ein cooler Kerl, aber nie im Leben. Liegt es an mir oder riecht es hier wirklich nach Schweißfüßen und Billig-Deo? Oh, jetzt sucht er wieder Streit. Magische Erfrischung. Hier ist der Badespaß. Wow. Yeah. Hey Team, back again. Take it to Rick it, let's begin. Eine geballte Ladung Action. Genau das Richtige, um einen heißen Sommertag noch heißer zu machen. echt die Nacht schon mal längst rausgehört. Donna Summer. Damals produziert von Giorgio Moroder. Hey! Erl, halt dich zurück hier. Er feiert schon wieder. Ich muss mich hier konzentrieren, Erl, bitte. Du bist im Showbusiness, da brauchst du weder Talent noch Verstand. Beginne die Werbung. Gib mir ein D. Gib mir eine Menge Hass. Oh nein, nein, nein, nein, nein, nein. Ach, kommt schon. Jetzt kommt die Werbung. Ich? Die Zeiten sind vorbei. Mein Mann hat die M3-Kochschule besucht, während ich meine Traumküche ausgesucht habe. In der neuen M3-Küche habe ich Küchenverbot. Mein Mann kann jetzt so gut kochen. Küchen- und Kochschule für Genießer. M3-Küchen in Offenburg und Kehl-Goldscheuer. Küchen-m3.de. Schlemmen, trinken, sich verwöhnen lassen. Das Schlemmerparadies bei Hitradio Ohr. Besuchen Sie die angesagtesten Hotels und Restaurants in unserer Region und zahlen Sie nur die Hälfte. Unser Schlemmerparadies der Woche? Das Buon Gusto. Wir bringen den Süden zu Ihnen. Erleben Sie süditalienische Küche aus Leidenschaft. Stellen Sie Ihre Pizza und Pasta nach Belieben zusammen und genießen Sie einmalige Schwertfischgerichte. Alles frisch aus Italien. Buon Gusto zur geselligen Linde in Oberschopfheim. Jetzt neues Ambiente und Biergarten. Das Hitradio Ohr Schlemmerparadies. Neue Gutscheine jeden Donnerstag ab 8 Uhr auf hitradio-ohr.de. Autofahrer, aufgepasst. Ab sofort kommen Ihnen zahlreiche Umparker entgegen. Jetzt umparken. Mit einem neuen Opel Astra schon ab 169 Euro ohne Anzahlung. Mehr dazu bei Ihrem Opel-Partner und auf opel.de. Modekompetenz und Auswahl, die begeistert. Gleich zweimal ganz in Ihrer Nähe. Modehaus Schmiederer in Aachen und Feldmüller Funk in Lahr. Erleben Sie zwei ganz besondere Modehäuser mit dem einzigartigen Mix aus renommierten Marken und jungem Sportswear. Mode für Damen und Herren. Zwei Namen, einzigartige Mode. Modehaus Schmiederer in Aachen und Feldmüller Funk in Lahr. Herzlich willkommen in der großen Welt der Mode. Lancelot im Industriegebiet. Ja, kenne ich. Und unter uns? Für mich die perfekte Entspannung in der Mittagspause. Edel, anonym, sauber, tolle Frauen. FKK Club Lancelot in Offenburg, Elgersweier. FKK-Lancelot.com weckt den Mann in dir. 20 filles sexy t'attendent tous les jours au Club Lancelot Offenburg. Zone industrielle Elgersweier. Sur internet fkk-lancelot.com. Jedes Tor zählt, denn für jedes von bis zu 5 deutschen Toren gegen Ghana gibt's bei eBay 10% Rabatt. Schnell am Morgen danach, ab 9 Uhr, einen von 1111 Rabattgutscheinen anfordern. Das ist der Samba Supersommer bei eBay. Teilnahme ab 18, Infos und Bedingungen auf sambasommer.ebay.de. eBay. Samba, Fußball, gute Laune. Erlebe die Fußball-Weltmeisterschaft 2014 mit Hitradio Ohr und dem Tippmobil bei den Fanfesten in der Ortenau. Das Hitradio Ohr-Team sorgt vor Ort für beste Laune. Seht alle Spiele der deutschen Mannschaft live. Zum Beispiel in der Süwag Arena im Stadtgarten Aachen, im Industriegebiet Radackern in Ettenheim oder im WM-Dorf in Kehl. Gewinnt mit dem Hitradio Ohr Tippmobil eine dreiwöchige Kreuzfahrt von Brasilien nach Europa im Wert von fast 10.000 Euro. Alle Fanfeste jetzt auf publicviewingortenau.de. In wenigen Minuten erreichen Sie Offenburg. Es wartet leider niemand auf Sie. Sie haben auch keine anderen Reisemöglichkeiten. Viel Glück! Man Manchmal gerät das Leben aus der Spur. Wir sind für Sie da, wenn es nicht mehr weitergeht. Als Mensch, nicht nur auf Reisen. Die Bahnhofsmission hilft jedem. Sofort, ohne Anmeldung und gratis. Unterstützen Sie unsere ehrenamtliche Arbeit. Als Mitglied im Förderverein mit nur 2 Euro im Monat. Info unter bahnhofsmission-offenburg.de oder direkt an Gleis 1. Nächste Hilfe, Bahnhofsmission. Jetzt einsteigen und Türen öffnen. Die Bahnhofsmission sucht ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Besuchen Sie uns im Web oder direkt am Bahnhof Offenburg. Ist nicht wahr, das ist ein Ding. Radio an, ich glaub, ich spinn. Vertraute Stimme, geiler Flair. Charlie 2000 ist on air. Gib uns dein Killerprogramm wie bisher. Wir wollen Dance, Bar und Pop, Rock und mehr. Denn deine Show ist so genial, abnormal. So ist nur Charlie 2000. Time to wake up in every nation. Go feel the vibration that takes me away. People stand up to fight desperation as we're raising, raising until the break of day. Das ist der Freitag. Hier ist ja der Bär los. Von kosmischem Ausmaß. Friday, dance party. Radio. Action Pack. Freitagsabend. Freihaus. Oh, wir sind alle vom Brasilienfieber angesteckt. Brasilien. Latino. Thank you. Ja, Don Omar und Rodrigo. Haha. Soll noch schon mal zweimal schauen, was so abgeht? In der Region? Heute Freitag. Im Milieu in Haslach Tequila Bar. Lecken, schlucken, beißen. Heißt das Überschrift Eintritt frei? Strictly White. Strictly Weiß. Heute im New Life in Riegel. Im Shooters heute Summer, Summer, Summertime. Dann heute in Altenheim, da steht Kopf. Altenheim steht Kopf, Neuried Altenheim. Dort laufen die Stoneline Beach Days. Heute Handballerparty mit DJ Crazy P und morgen Samstag die Alten Beach Open Party. Mit der Hitradio Ohr Party Tour. Und zwar Markus Knoll und Nick Rivers. Alle Biker pilgern dieses Wochenende nach Wolfach. Dort ist das Schwarzwälder Bike Weekend. Heute mit großer Grillparty im Flößerpark und Live-Mucke von der Band Dust Bowl. Eintritt frei, ey! Bergwerk heute Jack Daniels Night. In Merlin. Und zwar in Malberg heute WM-Spezial. Und zwar jeden Freitag während der Fußball-WM Männerabend. Männer zahlen den ganzen Abend nur den halben Eintrittspreis. Zusätzlich den ganzen Abend 10 Shots 2CL für nur 10 Euro. Aha. Dann morgen Samstag. Hausach. Auf der Kinzig startet das Flunzenrennen. Auf großen LKW-Reifen rasen die Teilnehmer den Fluss hinunter. Start um 17 Uhr. Und am Samstag im Bergwerk Pimp My Cocktails. Alle Cocktails 5 Euro. Und im Schacht 1 im Bergwerk Sommerfest. Sonnenwendfeier, aha. Okay, es gibt noch viel mehr Veranstaltungen, das war's mal in Kürze. Soll ich noch fragen? Und was ist mit der Sendung? Ja. Na, die wird euch alle vom Hocker reißen. Tanze mit mir in den Morgen. Da hilft nur eins. Volle Power mit. Give me something to dance, dance. Nichts für Weicheier. I wanna. Smokers. Ach, selten mal gelaufen, ne? Pia Zadora. Britney Spears on German Chicken. 20.33 Uhr. Hell, was meinst du? Kleine Voraussage für unsere Mannschaft. Du hältst doch zu uns, oder? Ha? Wie sehe ich das? Wir werden gewinnen. Wir gewinnen gewaltig. Wir gewinnen in der Bandi-Tradition. Wir bescheißen, wo wir nur können. Das kann man nicht bescheißen. Jetzt der Bandi-Kampfruf. Ja. Freitag gibt's die volle Dröhnung. Der Freitagabend. Auf dem Sender mit den drei Buchstaben. Natürlich. Achtung, sofort alles in Deckung. Und ab geht die wilde Sau. Du brauchst einen neuen Spruch. Tonight we're forever young. Through the pain and the heartaches, there's still love for everyone. There's still love for everyone. Hey, would you believe me if I said we are here for a reason now? This is our der Sommer bei Hitradio. Fahren, fahren, deine kleinen roten Cabriolet. Fahren, fahren, deine kleinen roten Cabriolet. give up of you, up and down the way of life I know, and I never give up. Kleines Frisal, up and down. Die doofe Witze-Ecke. Ein Schwabe. Partner sagt ein Schwab. Also ein Schwabe kommt aufs Standesamt, der will seinen Namen umändern lassen. Der Beamte fragt ihn, ja, warum? Darauf der Schwab in seiner Mundart, ja, ich hab da gestern eine Karte und Visitekarte gefunden. Ja, die älteren Schwaben galten als geizig. Noch einer, zwei Frauen unterhalten sich auf der Straße. Die eine sagt, denken Sie mal, Frau Nachbarin, meine älteste Tochter ist jetzt in einem Freudenhaus. Ach, sagt die andere. Ja, das war schon immer ein lustiges Kind. Ja, die Alte hat es ja nicht geschnallt, dass es so ist. Hey! Spannung. Mutzige Witze. Klappt oder ist auch mal was daneben? Aber das kann man ja hinterher aus den Haaren rauswaschen. Kein Respekt vor niemand. Sind Sie auch so angewidert wie ich von dieser ganzen Sache mittlerweile? Ich bin dabei. Wir auch. Ja, das ist wirklich witzig. Ich hasse diese Show. Das ist der Freitag. Das ist Radio. Putzt eure Ohrmuscheln, ihr Freaks. Nicht aus. Den Kerl haben seine Eltern wohl als Kind zu heiß gebadet. Anhalten! Alles total normal? Hier ist das Chaos vorprogrammiert. Yeah.

nicht gleich das ganze Betriebsklima. Gibt es. Hier. Aber das ist... Das ist Ihr neues Digitalradio. Digitalradio. Frischer Wind auf Knopfdruck. Egal, ob Sie es hot oder cool mögen. Einfach mehr Sender, einfach besserer Klang, einfach mehr Spaß. Alle Infos unter digitalradio.de. Digitalradio. Ich will es einfach. Kapitalanlage ist nicht gleich Kapitalanlage. Sichern Sie deshalb Ihr Geld mit der richtigen Immobilie und mit langfristigen Mieteinnahmen. Mit einer Seniorenwohnung im St. Gallus Park in Zell am Hammersbach. Mit Sicherheit für Ihre Zukunft. Mehr Infos unter ulinagelimmobilien.de. Und was passiert, wenn Sie lächeln? Wir von Hamdental tun alles für Ihr strahlendes Lächeln. Mit präziser Handarbeit und innovativer Technik. Damit Ihre neuen Zähne so gut sitzen, wie sie aussehen. Infos unter ham-dental.de. Hamdental. Aus Freude am Lächeln. Ab sofort im Industriegebiet in Appenweier. Ach, wissen Sie, viele beneiden mich um mein Leben. Immer auf Achse, in der ganzen Welt unterwegs. Aber dass das auch Stress sein kann, das wissen die wenigsten. Die ganzen Reisen planen, Hotel, Flug, Mietwagen, Bahntickets und. Ich bin froh, dass ich jetzt einen kompetenten Partner gefunden habe, der sich um alles kümmert. Das Reisebüro Zimmermann in Gengenbach. Ein Anruf und alles wird für mich erledigt. Da kann man sich doch auf die wichtigen Dinge im Leben konzentrieren. Reisebüro Zimmermann, mitten in Gengenbach. Heute Abend, Codex Club in Aachen. Connection complete. Connection complete. Ja, heute ist wieder die berühmt-berüchtigte Single-Party in Codex. Mit mehreren Aktionen. Die Love-Letter-Aktion, die Poststelle. Da kann man Briefe schreiben und Briefe empfangen. Für ganz Schüchterne. Der perfekte Weg für den ersten Schritt. Dann gibt es die Leuchtsignalarmbänder. Jeder, der reinkommt, bekommt ein Leuchtarmband. Und das signalisiert den Single-Status oder nicht. Grün, Single für alles offen. Blau, ich will nur Spaß. Und rot, ich bin vergeben und habe keine Lust. Dann neu die Hardcore-Fessel geben. Handschellen. Wer sich fesseln lässt, kann noch viel mehr ergattern. Heute Abend, Einlass ab 22 Uhr im Codex Aachen. Codex Club in Aachen. Connection complete. Morgen Samstag. Hashtag. Der Viervierteltakt der Musik wird zum Herzschlag einer ganzen Generation. Aufhänger Mike Fate. Außerdem Cedric Laurent, Südrausch, DJ Pace und Mo. Special, Progressive, Goa, After Hour. Außerdem wie im Public Viewing Deutschland, Ghana, ganz klar. Mehr Infos unter codex-club.de. Was. Yeah. Also, worauf warten wir noch? Letzte Show beginnt. Auf die Plätze. Jetzt geht's los. All exercises are suitable for every. Uno, dos, tres, cuatro. Ja, willkommen am Freitag Nacht Schwärmer. Ist unser Horrorgastgeber Charlie 2000 mit direkter Spritze. Nein. Hallo. In the club, in the VIP, baby, I'm swaggin', I know how to get the party rockin'. Come on, I'm a ladies man, so baby, I can get a pretty thing out of them stockings. Plus, I got a feeling tonight it's gonna be a good night, so maybe we can get the boots knockin'. Going out in the limousine, all around the world with my favorite girl in my cockpit. With her lips on my lips, tryna get a little kiss, and the only wish is she don't stop it. We gon' flip the crest and get drunk. place to start rocking. Cause tonight's the night, we gon' have a good night. So baby, let's get the party rocking. Come on. Favorite girl, oh girl, you a f***ing girl, type of girl that'll stay faithful, girl, even though you know you f***ing girl, so we calling all of your friends tonight, what? Baby girl, it's your favorite night, so let's keep on rocking this Saturday. Yeah, so let's jump the gun and just have some fun, sip coke, rum and get tipsy, get smashed tonight and have a blast tonight, until the whole club starts to get dizzy, cause you drink, party and lose control, drink Bacardi and sip Patron, cause it's Saturday night and I don't wanna go home, so let's keep it going on, Saturday night. Saturday night, baby. So shine bright. göttlich, ja? Die Juliana, ganz klar. Wann hört dieser Albtraum auf? Kein Alkohol und keine Therapie kann das je wieder gut machen. Sein Gesicht. Was hier jetzt gebraucht wird, ist ein kleiner Stimmungswechsel. Ton ab! Ton ab! Denn Sonne und Sand und Drink unter Palmen mit Frauen am Strand ist geil. Aber glauben, es ist geil. Rausgehört, Bruce und Bongo. Geil, das war damals ehemals ein Song von denen. Und man, Rob und Chris. Hey, 21:02 schon wieder. Oh, schauen wir mal in die Mails rein. Die Petra. Geil. Könntest du bitte unsere Tochter Nadine grüßen? Sie arbeitet gerade in einer Cocktailbar in Kürzel. Und hört deine Musik. Ja, da grüßen wir natürlich hin. Die Grüße kommt aus Schwanau von Petra und Markus. Geil. Magische Erfrischung. Hier ist der Badespaß. Wow. Yeah. Hey Team, back again. Take it to record, let's begin. Eine geballte Ladung Action. Das Richtige, um einen heißen Sommertag noch heißer zu machen. So, das Spiel Schweiz, Frankreich wird beginnt. Ich halte euch auf dem Laufenden. Oh, Ja, und der Schlag-Tony aus irgendwo in der Villinger Gegend hat auch geschrieben, viele Grüße ins Studio. Dankeschön.

Göttlich. Einfach nur göttlich, ja? Empire of the Sun on Gossip. So, alle, die sich noch zugeschaltet haben, willkommen. Immer freitags ab 19 Uhr hier mit Charlie 2000 live. Freund R wird aktiv. Ja, was gibt's? Mikrofon bitte. Ja, hier, was hast du zu sagen? Charlie 2000. Deutschlands Stolz im Zweiten Weltkrieg. We'll be right back. Ja, gleich ab 10 am Freitagabend. Und hier Tears for Fears und Rammstein. Schon krass, ne? Was ist das für ein Lärm? Das sind meine platzenden Trommelfälle. Und das zur besten Sendezeit. Unglaublich. Unvorstellbare Schmerzen. Echt hart. Egal ob aufs Auge oder auf die Ohren. Hi, I'm your present DJ tonight. Das ist der Sound der 90er. Jetzt machen wir ein kleines 90er-Special. Spezial. Hannover, Frankreich. Das gefällt dem Ottmar nicht. Down. 90er Spezial. Jetzt bringe ich mal noch einen Titel. Das gerade ist Cher. Danke, Mr. President. Ab in die Werbung. Werbung. Freuen Sie sich nicht zu früh. Wir kommen wieder. Das kann so laut sagen. Bei Risiken und Nebenwirkungen erschlagen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken. Zitat Johann Wolfgang von Goethe. Geben Sie sich deshalb auch nur mit dem Besten zufrieden und erfahren Sie Genuss auf höchstem Niveau mit den prämierten Weinen des Ortenauer Weinkellers. Nutzen Sie unsere Erfahrung und Leidenschaft in Sachen Wein und erleben Sie Qualität für den anspruchsvollen Gaumen. Tauchen Sie ein in eine Welt des Genusses mit den Weinen des Ortenauer Weinkellers in Offenburg und im Netz unter ortenauerweinkeller.de. Weine erhältlich bei Edeka, Edeka Aktiv, Neukauf, Nah und Gut. Mama! Mama! Ja, ich weiß. Ihr wollt zum Kindertag nach Oberkirch. Der Oberkircher Kindertag. Am 28. Juni ab 10 Uhr in der ganzen Innenstadt. Basteln, hüpfen, schminken, Spiel und Spaß an über 70 Ständen. Den ganzen Tag großes Showprogramm mit Hitradio Ohr auf dem Marktplatz. Und zu Besuch sind die Tigerenten-Clubshow mit Günther Kastenfrosch und weitere Musikstars. Der 17. Oberkircher Kindertag. Am Samstag, 28. Juni ab 10 Uhr. Jeder Mensch ist faszinierend. Jeder Moment ist einzigartig. Juwelierspinne ist immerwährend. Unterstreichen Sie Ihre Persönlichkeit mit faszinierendem Schmuck und einzigartigen Uhren. Juwelierspinne in Laon, Kehl und Baden-Baden. Meisterhaft. Juwelierspinne. Wow, habt ihr tolle Trauringe? Mhm. 123gold.de. Und die habt ihr selbst gestaltet? Mhm. 123gold.de. Nur bei Deutschlands Trauring-Spezialist Nummer 1 finden Sie eine so große Auswahl exklusiver Designs für Ihre einzigartigen Symbole der Liebe. www.123gold.de. Ihre Trauring- und Diamant-Spezialisten in Offenburg, Steinstraße 6. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, heute Abend ist die berühmt-berüchtigte Single-Party wieder. Und das ist nicht einfach nur eine Single-Party. Da gibt's mehrere Aktionen. Zum Beispiel die Poststelle. Da kann man Briefe schreiben, weil jeder, der reinkommt, bekommt eine Nummer. Da schreibt man einfach an die und die Nummer und gibt den Brief an der Poststelle ab. Oder die Leuchtarmbänder. Auch jeder bekommt ein Leuchtarmband. Und da wird er gefragt, welchen Status er hat. Grünes Leuchtarmband heißt Single und für alles offen. In Klammer, quatsch mich an. Blau, ich will nur Spaß. Rot, ich bin vergeben oder hab keine Lust. Und dann noch was, das ist neu. Hardcore Fessel Game. Codex Club in Aachen. Man kann sich mit Handschellen fesseln lassen. Und je länger man sich mit Handschellen fesseln lässt, desto mehr besteht die Chance, dass man was gewinnt. Ein Riesenspaß. Ziehung der Fesselpaare um 23.30 Uhr. Wie gesagt, heute Freitag im Codex, Einlass 22 Uhr. Morgen Samstag. Hashtag. Der Viervierteltakt der Musik wird zum Herzschlag einer ganzen Generation. Techno. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Wow! Aufhänger Mike Fate. Mike Fate. Morgen Samstag. Cédric Leroy, Südrausch, DJ Peace und Mo. Und Spezial oder Special, Progressiv Goa After Hour. Aus dem Public Viewing im großen Club Deutschland, Ghana, morgen, ganz klar. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Wow! Ich leg noch mal ein Stück zu hier. Hallo Nachtschwärmer. Hey. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. And I don't even trust myself. And baby, I could use your help. You've got to let me know. Should I stay or should I go? Afraid of no good. Don't you tell me to smile. You stick around and make it what you want. Numbers beyond what you can count. Fingers beat because I'm so versatile. Style, profile, I said. It always gets me back when I hear ooh child. From the hunt you never had to the now. I brought the marathons in the very last mile. Well, if you battle me, I will revive. People always say my style. I get no doubt. But I get up again. Yeah, I'm gonna keep me down. I get no doubt. But I get up again. Indecisions bugging me. If you don't want me, set me free. Exactly who I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I stay or should I go? Frau, ha? Das ist der tolle Freitag. Say, kids, what time is it? Du musst dir Spaß gönnen, du musst dein Leben genießen. Wochenende! Ich will durch! Saufen! Geil! Gib mir mal einen Drink, einen Cocktail und was zum Saufen, bitte. Hey, das ist wirklich gut. Stays right here empty for days. She told me in the morning she don't feel the same about us in her bones. Seems to me that when I die, these words will be written on my stone. I need your love. Gleich 22 Uhr am Freitagabend. Oh, das ist auch wieder so ein Knaller, ha? Ali Goulding, Jason Derulo, One Direction, Mark Morrison, Kesha, alles da drin. Mein Freund hat wieder seinen moralischen. Immer wenn er sein zweites Sixpack leer hat. Oh, Al, was ist wieder? Kann ich dich was fragen? Wie ist das, wenn man ein Leben hat? es ist aber ganz tief gestürzt. Al, komm. Du bist doch ein Mann. Natürlich hast du einen schönen Job. Na, hat wohl jeder im Vergleich zu mir. Hat irgendjemand einen mieseren Job als ich? Ach komm, Erl, du darfst nicht mehr an deinen Beruf denken, Damenschuhverkäufer. Du hast doch schon mehr gemacht. Ich bin eine Legende. Ich habe 4 Touchdowns in einem Spiel geschafft im Pokal. Genau, Erl. Yay, super. Das ist ein Mecker der Party-People, die heimliche Lust auf Ekstase. Freitag bei Radio Ohr. Radio Ohr. Radio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Pausenlos. Okay, hier ist Queen und Michael Jackson. Queen und Michael Jackson. But life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side. Noch 3-0 für Frankreich. Ja, und wir jammen gerade hier mit Bob Marley, LFMAO on Flow Rider. Und ich sag nur Hallo Nachtschwärmer. Der Sommer ist da. Yeah! Sonne, Meer. It's summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime, summertime,

Rockschwimmer, das ist der Freitag. Knallhart. Das ist der heißeste Start ins Wochenende. Wir katapultieren dich in die Freitagnacht. Danach braucht ihr nur noch Ruhe. Eckchen zwischen Himmel und Hölle. Der heißeste Start ins Wochenende. Heute. I hope that this will last a while. We should make it last a while. Ja, hier geht's ab am Freitag, wie immer. Die doofe Witze-Ecke. Ja, genau, die haben wir jetzt. Hast du schon mal mit meiner Frau geschlafen? Sagt ein Kumpel zum anderen. Nein, du bist doch mein bester Freund, das würde ich nie tun. Solltest du aber mal. Macht mehr Spaß als mit deiner. Ah, oh, der ist wieder zu hart. Das Paar liegt im Bett und ist dabei. Sie, sag mal, liebst du mich überhaupt eigentlich? Ja, denkst du, ich mache hier Liegestützen? Das ist ja wieder zu hart. Alles klar, Nachtschwimmer. Ach, Mann, da ist ein Verrückter. Und der Bundesanstandsminister warnt. Achtung, diese Sendung ist unanständig. Aber äußerst angenehm, Jatta. There's no business like Sau-Business. Und jetzt noch ins große, ins zweite Radioland. Zum Mikro das Genie, denn er float wieder wie dieser Hover und außer Ruhe. Easy. Und dieser Typ hier vergleicht mit Chasey und scheiß auf die Blaze. Ruhe, hier ist Crow und Flowrider. Easy. Ich bin mit einer Chick, wie sieht aus, wie die Sis von mir aus. Sind doch eigentlich ein bisschen fit auf Frauen wie Easy. Es gibt doch endlich mal Ruhe. Easy. Endlich. Doch wenn sie plötzlich so ein kleines Ding zeigt, du eigentlich schon weißt, der zweite Strich heißt, es ist aus und vorbei, bleibt easy. Es ist under the police. Easy. Es ist under the police. Wenn sie heiraten will und nach drei Tagen chillen schon dein ganzes Haus und deine Leihwagen will, erst easy. Es ist under the police. Easy. Doch das würde ich mich nicht trauen, Mann, das weiß ich genau, denn davor hau ich ab und sing Run Away, wie kann easy. Es ist under the police. Easy. Es ist under the police. Und dann lauf ich und lauf ich, wohin ist noch offen, am besten nur weit, weit weg, vielleicht Washington. Easy. Ja, und diese Frau war verrückt, denn sie hat mich erdrückt, schreit Bro, komm zurück, doch ich schlüpf gerade in die Air. Easy. Mach den iPod an und alles, was ich höre, ist. Zu 0 steht's für Frankreich. Mann, seht euch die Bräute an! Wow! Für eine Handvoll Dollar die volle Dröhnung. Action, Bier und Silikon. So, Italo, das war für mich vorher das Stichwort. Jetzt haben wir hier Line Ross und Fantasy Spezial.

the beginning of a new and excitingly different story. Good day! Ein Freestyle-Spezial. Blockbuster am Freitag. Heiß auf den Freitagabend. Freitag. Ach, das ist sowas von abgefahren. Wochenende! Ich dreh durch! Party! Hey, mach mal lauter! Sofort! bei der Sendung. Okay, Leute, wir sind gleich wieder da nach diesen wichtigen Hinweisen. Hier kommt der Werbeblock. Modekompetenz und Auswahl, die begeistert. Gleich zweimal ganz in Ihrer Nähe. Modehaus Schmiederer in Aachen und Feldmüller Funk in Lahr. Erleben Sie zwei ganz besondere Modehäuser mit dem einzigartigen Mix aus renommierten Marken und jungem Sportswear. Mode für Damen und Herren. Zwei Namen, einzigartige Mode. Modehaus Schmiederer in Aachen und Feldmüller Funk in Lahr. Herzlich willkommen in der großen Welt der Mode. Reinsetzen, tippen, Brasilien-Kreuzfahrt gewinnen. Während der Fußball-Weltmeisterschaft ist unser Hitradio-Ur-Tippmobil in der Ortenau unterwegs. Tippe auf das vorgegebene WM-Spiel und höre am nächsten Morgen Hitradio-Ur. Wir verschenken tausende Fanartikel, wertvolle Tagespreise und verlosen eine Brasilien-Kreuzfahrt auf der MSC Preziosa vom TUI Reisecenter Gengenbach im Wert von fast 10.000 Euro. Präsentiert von der Triag Automobile. Mobilität in Baden-Württemberg. In ihrer Nähe mit Renault, Dacia und Hyundai im Gewerbegebiet Kippenheim. www.tri.ag. Fliege mit Vitrex nach Brasilien. Gewinne eine Reise nach Rio und einen Cocktailkurs am Zuckerhut. Kreiere deinen eigenen Vitrex Mango Maracuja Cocktail und werde Cocktail-Weltmeister. Einfach Bild und Rezept hochladen und die ganze Welt voten lassen. Mehr Infos zur Vitrex Cocktail-Weltmeisterschaft auf vitrex-wasser.de. Da, wo andere aufhören, fangen wir an. Alois Bieler, Ihre Praxis für Laserzahnheilkunde in Lahr. Mit unserer neuesten Lasertherapie behandeln wir Ihre Zähne auf modernste Art bis in die Tiefe und sorgen mit unserer Laserfrischzellenkur für ein gesundes Zahnfleisch. Zahnarztpraxis Bieler.de. Hitradio Ohr. Hitradio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Codex Club in Aachen. Connection complete. Yeah. Heute ist wieder die berühmt-berüchtigte Single-Party im Codex. Und die ist wirklich sagenhaft. Es gibt die Poststelle. Love-Letter-Aktion, also Briefe schreiben. Da kann man erste Kontakte herstellen. Ja, man gibt den Brief ab. Jeder hat nämlich eine Nummer oder fast jeder. Und da schreibt man einfach an die Nummer. Und dann wartet man auf Antwort. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Dann gibt's die Leuchtsignalarmbänder. Jeder bekommt ein Leuchtarmband. Und das zeigt den Single-Status. Oder nicht. Zum Beispiel grün, Single, für alles offen. Blau, ich will nur Spaß. Und rot, ich bin vergeben und habe keine Lust. Dann neu das Hardcore-Fessel-Game. Wer sich mit Handschellen fesseln lässt und am längsten sich gefesselt bleibt, kann einiges gewinnen. Ziehung der Fesselpaare um 23.30 Uhr. Genaue Infos vor Ort. Club in Aachen. Morgen Samstag. Der Vierteltakt der Musik wird zum Herzschlag einer ganzen Generation. Deshalb präsentiert das Codex Hashtag Event. Aufhänger Mike Fate. Mike Fate. Aber nicht nur allein. Cedric Laurent, Südrausch, DJ Pace und Mo. Spezial progressiv Goa After Hour. Außerdem natürlich das Public Viewing Deutschland, Ghana, natürlich ganz klar. Ihr wisst Bescheid, Nachtschwärmer. Okay. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Wow! Ein guter Freund, das ist das Schönste, was es gibt auf der Welt. Ein Freund bleibt immer Freund, und wenn die ganze Welt zusammenfällt. Ein Freund, ein guter Freund, das ist der größte Schatz, den es gibt. Mein Freund, Aber noch schöner. Erl, komm, mach Werbung für mich. Schalt das Radio ein. Da kommt wieder die komische Sendung von Charlie 2000. Danke, Erl. 30 seconds to go. Listen to this. Oh, Mann. Unverbesserlich gut. Jetzt hauen wir rein. Oh, die Schweizer holen auf. 2 zu 5, meine Herren. Getting jiggy with it. Don't want no short dick man. Getting jiggy with it. Don't want no short dick man. Getting jiggy with it. Don't want no short dick man. Collaborate and listen. I sit back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights and I'll glow. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage and wax a chump like a candle. If you can't hear what I'm trying to say. Ein Ergebnis 5-2 für Frankreich. Shake with your mama, baby. Shake with your mama, baby. say, say, say, say, say, say, say. Come on, shake your body, baby, do that bong. I know you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that bong. I know you can't control yourself any longer. Shake your body, baby, do that bong. I know you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do that bong. I know you can't control yourself. Freitag, die Party ins Wochenende für alle Nachtschwärmer. Aber es gibt immer wieder Unangenehmes. Nicht nur die Fußballergebnisse, sondern auch mein Freund. El Bandida braut sich irgendwas zusammen. Und zwar mit seiner Frau. Schon wieder Sex. Wir sind jetzt seit 17 Jahren verheiratet. Können wir nicht einfach Freunde sein? Ach komm, Erl, du kannst doch bei deinem Mann stehen. Die Bandi-Männer waren immer für eines bekannt. Den Sexdrang eines Furunkels? the legend of the phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force in the beginning. Love. Das war ein kleines Spezial zum Mitschneiden nach